Am Anfang ist nichts, kein Krach, kein grelles Licht, nur Ruhe und Frieden, ein Moment voller Liebe. Kann dein Atem noch hören, nichts soll dich stören, wie du da liegst im Schlaf. Ich bin gern vor dir wach. Bevor der Wind sich regt, bevor die Erde bebt, jeder Sonnenaufgang ist wie ein Neuanfang. Dass dein Licht soll in sich